Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, immer noch LPT Bottrop. Ich habe jetzt hier, ich muss es so sagen, ich habe jetzt hier das Wurstschwein. Stell dich doch ganz kurz vor und sag mir, warum ich dich Wurstschwein nenne. Ja, das ist ein Twitter-Account von mir, der Wurstschwein. Da ich geistig nicht in der Lage war, mir einen eigenen Twitter-Account zu machen, habe ich den Fabian Hoff alias Biss gebeten, mir einen Twitter-Account zu machen, am PC mir das anzulegen. Und er sagte, du brauchst einen Account-Name, Jürgen. Und da ich immer mit Klarnamen eigentlich arbeite, sagt er, bei Twitter ist das schlecht. Wir nennen dich Wurstschwein. Ich sag's, Biff, wieso das? Ja, sagt er, weil du so schön Wurst und Schinken machen kannst in deiner Wurstküche im Keller unten. Und ich so ein Bio-Freak bin und mir alles selber mache und nichts mehr kaufe. Mhm. Und deswegen bin ich zu dem Namen Wurstschwein gekommen. Ich habe mir nicht ausgesucht. Gut, dann verrate den Leuten aber nochmal, wie du richtig heißt. Also richtig heiße ich mit bürgerlichen Namen Jürgen Hansen. So, und jetzt stellt sich die Frage, warum spreche ich mit dir? Und zwar spreche ich mit dir, weil du auf einer Vortragsreise bist. Und ich würde gerne einfach ein bisschen Werbung dafür machen, ne? Weil tu Gutes und rede drüber. Deswegen, was ist deine Vortragsreise? Worüber sprichst du und wie ist sie bisher angekommen? Also, ich bin auf Vortragsreise, die nennt sich die Niemals-Vergessen-Tour. Auf den Gedanken bin ich gekommen durch die ganze Geschichte mit Prism und Tempora, mit Überwachung und so weiter. Und da ich ja selber ein alter Ossi bin, das heißt, ich bin ein gebürtiger DDR-Bürger und selber ein Unrechtsregime gelebt habe viele Jahre, dort inhaftiert gewesen bin, die friedliche Revolution in der DDR mit vorbereitet habe, bis man mich rausgeschmissen hat, habe ich mir überlegt, dass man das eigentlich der jetzt nachgewachsenen Generation mal irgendwie doch wieder rüberbringen sollte, denn es ist viel in Vergessenheit geraten und die jungen Leute wissen es mitunter gar nicht. Mitunter wissen sie nicht mal, wie ein Wartburg ausgesehen hat. Mhm. Und ich denke einfach, dass mit dieser Niemals-Vergessen-Tour aus den auf der Grundlage meiner eigenen Stasi-Akten, dass ich dort einen Abend für junge Leute gestalte, die also nicht in der Zeit der 70er, 80er groß geworden sind, und denen rüberbringe, welche Möglichkeiten eine Staatssicherheit an Überwachung damals schon in der alten DDR gehabt hat. Einfach um auch zu zeigen, dass die Leute, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen und es ist ja nur der Staat, der will ja nur mein Gutes, was da wirklich hintersteckt und zu was es auch führen kann. Ja, zu was es führen kann, hat man ja an meinem eigenen Beispiel am besten gesehen. Wer also meinen Vortrag besucht, wir haben die Auftaktveranstaltung in Bottrop gemacht, war ein riesengroßer Anklang. Ich bin jetzt auch so ziemlich zugebucht mit Terminen. Reise bis Berlin hoch, reise bis nach Bayern. Es ist also über die Grenzen von NRW schon hinausgesprungen. Werde also im November in Berlin Mitte und Kreuzberg lesen. Ich habe das alles ein bisschen publizistisch aufgearbeitet für die, die mal reinhören möchten. Es gibt den YouTube-Video mit Zusammenschnitt dieser Geschichte. Da kann man mal ungefähr sich vorstellen, wie das abläuft. Das ist jetzt keine trockene Aktenwälzerei und Vorleserei, sondern es ist eine PowerPoint-Präsentation mit dabei. Man kann mal sehen, wie der Stasi-Knast beispielsweise in Halle ausgesehen hat, wo ich selber inhaftiert war. Man kann mal sehen, wie eine Abhörzentrale ausgesehen hat, der damaligen Staatssicherheit, was mit heute, mit Tempora überhaupt nicht zu vergleichen ist. Wo reihenweise angezapfte Telefone zu sehen sind. Und das Ganze unterlege ich dann natürlich mit meiner eigenen Biografie, wie es damals bei mir gelaufen ist, wie ich in diesen Strudel hineingeraten bin. Gut, das hört sich wirklich interessant an. Wo kann ich denn die Termine finden, wo du jetzt schon gebucht bist, beziehungsweise wenn ich dich buchen will, wo kann ich dich buchen? Also buchen kannst du mich oder könnt ihr mich unter meiner E-Mail-Adresse, das ist am allereinfachsten, wie gesagt, oder ihr twittert mich an, Wurstschwein, das schmeißt jeder raus, wenn ihr fragt nach Wurstschwein, oder ihr findet mich unter j.hansen-piratenpartei@arcor.de, das ist meine E-Mail-Adresse, da schreibt ihr mich einfach an und sagt, hör mal zu, wir würden dich gerne hören, der Vortrag ist kostenlos, ich reise überall hin, also wie gesagt, bis Bayern und Berlin, es kostet keinen Pfennig und der Vortrag selber dauert etwa 50 Minuten und meistens ist hinterher, ergibt sich als automatisch eine tolle Diskussion. Ich bringe die Akten mit, dann kann jeder mal eine Stasi-Akte in die Hand nehmen, kann sich mal angucken, wie sowas aussieht und was da alles so drin gestanden ist und so. Also schreibt mich einfach an und wenn ihr mich hören wollt, ich komme auf jeden Fall. Die Termine findet man wo, die es schon gibt? Ja, die findet man eigentlich nur bei mir in meinem Terminkalender, aber wenn... Wenn ihr das öffentlich gestellt haben wollt, dann wäre ich natürlich auch jeden Termin, aber obwohl ich finde, ist Blödsinn, jeden Termin öffentlich zu schreiben. Aber wenn ihr mich anschreibt, dann gucke ich in meinen Terminkalender und wenn der frei ist, auch unter der Woche, dann schreibe ich euch zurück, jawohl, ich komme, sagt mir die Zeit, wann ich wo sein soll und dann bin ich da. Alles klar, dann hoffe ich, dass es eine schöne Tour ist, dass du viele Leute erreichst und wünsche dir jetzt auch noch einen schönen LPT. Ja, vielen Dank, das wünschen wir uns auch. Bis jetzt war es ja eigentlich sehr flauschig auf dem LPT und es ist, denke ich mal, der harte Kern, der hier vertreten ist, hat erkannt, worum es jetzt hier geht und ich denke, wird bestimmt noch ein toller Parteitag. Alles klar, danke. Kommt. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.